Abschnitt 36 aus Leben auf dem Mississippi nach dem fernen Westen von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 15. Kapitel. In diesem Lande sind haarsträubende Geschichten von Ermordungen querköpfiger Heiden ein beliebtes Thema. Ich erinnere mich mit Vergnügen des gemütlichen Abends, den wir in dem Lokal eines Heiden verbrachten, wo wir uns bei einer Pfeife erzählen ließen, wie Burton unter die um Gnade flehenden wehrlosen Morisiten hineinsprengte und sie sämtlich, Männer und Weiber, wie Hunde niederschoss. Oder wie Bill Hickman, ein Würgengel, D. und A. totschoss, weil sie eine Schuld gegen ihn eingeklagt hatten. Oder wie Porter Rockwell diese oder jene grausame Tat verübte und wie oft Leute so unvorsichtig seien, nach Utah zu kommen und Bemerkungen über Brigham Young unter die Vielweiberei oder sonst etwas Heiliges zu machen. Und dann die Betreffenden sich fest darauf verlassen dürfen, gleich beim nächsten Morgengrauen irgendwo in einem Hintergässchen aufgefunden zu werden, wo sie geduldig auf ihr Begräbnis harren. Nächst diesem bietet es das größte Interesse, diesen Heiden zuzuhören, wenn sie über die Vielweiberei reden und sich erzählen zu lassen, wie so ein dickbäuchiger alter Frosch von einem Ältesten oder Bischof ein Mädchen heiratet, sie gern hat und ihre Schwester dazu nimmt, sie gern hat und noch eine Schwester von ihr heiratet, sie gern hat und eine dritte nimmt, sie gern hat und deren Mutter ehelicht und schließlich deren Vater, Groß- und Urgroßvater heiratet und dann immer noch nicht genug hat. Und wie dann vielleicht das junge schnippische Ding von 11 Jahren sein Lieblingsweib wird und ihre würdige alte Großmutter nun in ihres gemeinsamen Eheherren Wertschätzung nach D4 hinunterrückt und in der Küche schlafen muss. Und wie die mormonischen Frauen dieses entsetzliche Zusammenfärchen von Mutter und Töchtern in demselben faulen Neste, die Erhebung einer jungen Tochter an Rang und Einfluss über ihre leibliche Mutter sich geduldig gefallen lassen, weil nach den Lehren ihrer Religion je mehr Frauen ein Mann auf Erden hat und je größer die Zahl der Kinder ist, die er aufzieht, umso höher der Platz sein soll, den er mit den seinigen in der zukünftigen Welt einnehmen werde. Vielleicht auch umso wärmer, doch sprechen sie sich, wie es scheint, darüber nicht genau aus. Nach Aussage dieser unserer heidnischen Freunde enthält Brigham Youngs Harem 20 bis 30 Weiber. Einige derselben, so sagten sie, seien alt geworden und aus dem aktiven Dienst getreten, seien aber ganz gut untergebracht und versorgt im Hühnerhause oder Löwenhaus, wie es seltsamerweise bezeichnet wird. Jede Frau habe ihre Kinder bei sich, 50 im Ganzen. Es gehe ganz ordentlich und ruhig im Hause zu, wenn die Kinder sich still verhalten. Sie nehmen ihre Mahlzeiten alle zusammen in demselben Saale ein, was als ein äußerst glückliches und anheimendes Bild gerühmt wird. Von unserer Gesellschaft hatte niemand das Vergnügen, bei Herrn Young zu speisen. Aber ein Heide namens Johnson erklärte, einmal im Löwenhause an dem gemeinsamen Frühstück teilgenommen zu haben. Er gab uns eine verrückte Schilderung von dem Verlesen der Präsenzliste und anderen Präliminarien und von dem Blutbad, das angerichtet worden sei, als die Buchweizenkuchen erschienen. Aber er trug doch etwas zu stark auf. Herr Young habe ihm, so berichtete er, verschiedene gescheite Äußerungen von einigen seiner Zweijährigen erzählt und dabei mit einigem Stolze hervorgehoben, dass er in diesem Fache jahrelang der gewichtigste Mitarbeiter für eine der Zeitschriften des Ostens gewesen. Daraus wollte er Herrn Johnson eines von den Püppchen zeigen, das die letzte hübsche Äußerung getan hätte. Er vermochte jedoch das Kind nicht herauszufinden. Er sah sich die Gesichter sämtlicher Kinder genau an, konnte aber nicht bestimmt sagen, welches es gewesen war. Endlich gab er es mit einem Seufzer auf und sagte: »Ich dachte, ich würde das kleine Ferkel wiedererkennen, aber es ist nichts damit.« Weiter hätte Herr Young die Bemerkung gemacht, es sei doch etwas gar zu Trauriges um das Leben, denn die Freude über einen neu eingegangenen Ehebund werde einem so leicht in ungelegener Weise durch die Leichenfeier für eine frühere Braut gestört. Sodann erzählte Herr Johnson, während er mit Herrn Young sich ganz gemütlich unterhalten hätte, sei eine von dessen Frauen hereingekommen und habe eine Busennadel verlangt. Sie hätte nämlich herausgebracht, dass er der Nummer 6 eine solche gegeben und sie gedenke ihm eine solche Parteilichkeit nicht hingehen zu lassen, ohne ganz gehörigen Lärm darüber zu schlagen. Herr Young machte sie darauf aufmerksam, dass ein Fremder zugegen sei, worauf Frau Young meinte, wenn dem Fremden nicht behage, was im Hause vorgehe, so könne er draußen Platz finden. Herr Young versprach ihr die Busennadel, worauf sie sich entfernte. Aber nach ein paar Minuten erschien schon wieder eine andere Frau Young, die ebenfalls eine Busennadel haben wollte. Herr Young suchte ihr Vorstellungen zu machen, allein sie schnitt ihm einfach das Wort ab. Nummer 6 habe eine bekommen, meinte sie, und der Nummer 11 sei eine versprochen. Er solle es nur aufgeben, sie einschüchtern zu wollen. Sie kenne ihre Rechte. Er gab sein Versprechen und sie ging. Nun kamen gleich drei Frauen Yang miteinander herein und ließen einen Sturm von Tränen, Schmähungen und Bitten auf ihren Eheherren los. Sie hatten alles vernommen, was mit Nummern 6, 11 und 14 vorgekommen war. Drei weitere Busennadeln wurden zugesagt. Kaum waren jene fort, als 9 weitere Ehehälften des Herrn Yang auf einmal im Gänsemarsch anrückten und ein neues Gewitter losbrach und über den Propheten und seinen Gast hintobte. 9 weitere Busennadeln wurden zugesagt, worauf die Schicksalsschwestern im Gänsemarsch wieder abzogen. Und herein kamen nochmals 11 mit Heulen, Wehklagen und Zähneknirschen. Mit dem Versprechen weiterer 11 Busennadeln wurde noch einmal der Frieden erkauft. »Da haben Sie eine Probe«, sagte Herr Yang. »Sie sehen, wie es steht. Sie sehen, was für ein Leben ich führe. Man kann eben nicht immer vernünftig sein. In einem unbedachten Augenblick gab ich meinem Liebling Nummer 6, entschuldigen Sie, dass ich Sie so nenne, aber Ihr anderer Name ist mir augenblicklich entfallen, eine Busennadel. Sie kostete nicht über $25. Das heißt, das war der scheinbare Preis. Aber das, was sie mich schließlich unvermeidlich kosten wird, beläuft sich weit höher. Sie haben selbst mit angesehen, wie die Summe bis auf $650 angewachsen ist. Und ach, das ist noch lange nicht das Ende. Ich habe ja Frauen hier im ganzen Territorium Utah herum. Ich habe Dutzende von Frauen, deren Nummern ich nicht einmal weiß, ohne in die Familienbibel zu blicken. Sie sind weit und breit über Berg und Tal in meinem Reiche zerstreut. Und merken Sie wohl, jede einzelne derselben wird von dieser unglückseligen Busennadel hören, und bis auf die letzte werden sie sämtliche auch eine haben müssen oder sterben. Die Busennadel meiner Nummer 6 wird mich auf $2500 kommen, ehe ich das Ende der Geschichte absehe. Und dann werden diese Geschöpfe ihre Nadeln miteinander vergleichen. Und wenn eine einzige um eine Idee schöner ist als die anderen, so werden sie mir sämtlich vor die Füße gelegt und ich darf eine neue Bestellung machen, wenn ich Frieden in meiner Familie behalten will. Sie haben es wahrscheinlich nicht gewusst, aber die ganze Zeit über, solange sie mit meinen Kindern zusammen waren, wurde jede ihrer Bewegungen von wachsamen Dienern meines Hauses beobachtet. Hätten sie einem Kind ein 10-Cent-Stück angeboten oder ein Stück Kandiszucker oder sonst eine Kleinigkeit der Art, augenblicklich wären sie zum Hause hinausgeworfen worden, wofern nämlich die Gabe noch nicht aus ihren Fingern gewesen wäre. Andernfalls würde es unvermeidlich für sie gewesen sein, allen meinen Kindern ganz genau das gleiche Geschenk zu machen. Und da ich aus Erfahrung weiß, was davon abhängt, so würde ich bei der Verteilung selbst hingestanden sein, um mich von der genauesten Ausführung zu überzeugen. Ein Herr schenkte einmal einem meiner Kinder eine Blechpfeife. Eine wahre Erfindung des Satans, vor der ich ein unbeschreibliches Grausen empfinde, wie es ihnen gewiss auch ginge, wenn sie 80 bis 90 Kinder im Hause hätten. Aber die Tat war geschehen, der Mann entkam. Ich wusste, wohin die Sache führen würde und dürstete nach Rache. Ich schickte eine ganze Schar Würgengel hinter ihm her, die den Mann bis tief in die Felsenklüfte Nevadas jagten. Aber bekommen haben sie ihn niemals. Ich bin nicht grausam, ich bin nicht rachsüchtig, aber wenn ich ihn bekommen hätte, Herr, ich würde ihn, so wahr mir Joseph Smith helfe, in die Kinderstube eingestellt haben, bis die Krabben ihn totgepfiffen hätten. Fußnote: Dieser Name sowie andere in Brigham Youngs Gesprächen gehören der mormonischen Geschichte an. Ende der Fußnote. Bei dem hingeschlachteten Leibe des heiligen Parley Pratt, dem Gott seine Sünden vergebe, so etwas ist in der ganzen Welt noch nicht dagewesen. Ich wusste ja, wer dem Kind die Pfeife gegeben hatte, aber ich konnte die eifersüchtigen Mütter nicht davon überzeugen. Sie glaubten einmal, ich sei es gewesen, und das Ende vom Liede war, was jeder vernünftige Mensch längst hätte voraussehen können. Ich durfte 110 Pfeifen bestellen. Wir hatten damals nämlich, meine ich, 110 Kinder im Hause. Es sind jetzt aber eine Anzahl davon fort aus der Schule. 110 solcher quiekenden Dinger, und ich will auf ewig verstummen, wenn es nicht wahr ist, dass wir von da an uns so lange lediglich mit der Zeichensprache behelfen mussten, bis die Kinder die Pfeifen satt hatten. Und wenn wieder jemand einem meiner Kinder eine Pfeife gibt und ich bekomme ihn zwischen die Finger, dann hänge ich höher als Haman. Bei Nefis Schatten. Sie wissen nicht, was es heißt, verheiratet sein. Ich bin reich und jedermann weiß es. Ich bin gutmütig und alle Welt benützt das. Ich habe starke väterliche Triebe, deshalb halst man mir alle Findelkinder auf. Wenn ein weibliches Wesen ihr Herzblättchen recht gut betten will, so quält sie ihr Hirn ab, bis sie einen Plan ausgetüftelt hat, um es mir in die Hände zu spielen. Sehen Sie, Herr, kommt da einstmals ein Weibsbild daher mit einem Kind von eigentümlich totenbleicher Farbe, sie selber sah gerade so aus, und schwört, das Kind gehöre mir und sie sei mein Weib. Ich hätte sie zu der und der Zeit da und da geheiratet. Aber ihre Nummer hatte sie vergessen, und ihres Namens konnte ich mich natürlich nicht erinnern. Nun, sie machte mich darauf aufmerksam, wie ähnlich mir das Kind sehe, und in der Tat schien es auch so. Etwas sehr Gewöhnliches hierzulande. Und, um die Geschichte kurz zu machen, ich steckte das Kind in die Kinderstube und sie ging ihrer Wege. Und bei Orson Hydes Geist, wie man dem Kind die Farbe abwusch, war es eine Rothaut. Meiner Seele, Sie wissen nicht, was verheiratet sein heißt. Es ist ein wahres Hundeleben, Herr. Ein wahres Hundeleben. Und wie soll man dabei sparen? Es ist unmöglich. Ich habe versucht, einen Brautanzug für alle Gelegenheiten aufzubewahren. Aber es nützt nichts. Einmal heiraten Sie eine Verbindung von Kaliko und Schwindzucht, mager wie eine Latte, und das nächste Mal kommen Sie an ein Geschöpf, das nichts als in Kleider gesteckte Wassersucht ist, und dann können Sie das Brautkleid mit einem alten Luftballon weitermachen lassen. Ja, so geht es. Und denken Sie nur an die Wäscherechnung, entschuldigen Sie diese Tränen. 984 Stück die Woche. Nein, Herr, so etwas wie Sparen gibt es gar nicht in einer Familie wie die meine. Schon der eine Artikel wiegen, stellen Sie sich nur vor. Und Wurmsamen, Syrup, Zahnringe und Taschenuhren zum Spielen für die Kleinen und allerhand Sachen, um die Möbel damit zu zerkratzen und Streichhölzchen zum Essen und Glasstücke, um sich damit zu schneiden. Der Artikel Glas allein würde für den Unterhalt Ihrer Familie hinreichen, behaupte ich. Da mag ich scharren und quetschen, wie ich will. Ich kann nicht so schnell vorwärts kommen, wie es bei den mir gebotenen Chancen der Fall sein sollte. Gott sei es geklagt. Zur Zeit, da ich 72 Weiber hier im Hause hatte, stöhnte ich unter der Last, Tausende von Dollars in 72 Bettstellen stecken zu müssen, während das Geld hätte auf Zinsen ausgeliehen werden sollen. So schlug ich denn frisch weg den ganzen Vorrat mit Verlust los und ließ eine Bettstatt zimmern, 7 Fuß lang und 96 Fuß breit. Aber es war ein Missgriff. Ich konnte schlechterdings nicht schlafen. Es kam mir vor, als schnarchten alle 72 Weiber auf einmal. Es war ein betäubender Lärm. Und dann die Gefahr bei der Sache. Das war noch das Schlimmste. Sie zogen alle den Atem zugleich ein, und da konnte man wahrhaftig sehen, wie die Wände des Hauses sich nach innen bogen. Dann atmeten sie wieder alle auf einmal aus, so dass man sehen konnte, wie die Wände sich nach außen aufblähten und man die Balken knacken und die Schindeln knistern hörte. Mein Freund, lassen Sie sich von einem alten Manne raten und laden Sie sich ja keine starke Familie auf den Hals. Hören Sie, tun Sie's ja nicht, ich sage es Ihnen. In einer kleinen Familie und nur in einer kleinen Familie werden Sie das Behagen und den inneren Frieden finden, welche schließlich doch die besten Segnungen sind, die diese Welt uns zu bieten vermag und für deren Mangel kein Reichtum, kein Ruhm, keine Macht und keine Größe uns je Ersatz bieten können. Verlassen Sie sich darauf, mit 10 bis 11 Weibern haben Sie genug, gehen Sie nie darüber hinaus. Ich hatte zwar ein unbestimmtes Gefühl, als sei dieser Johnson nicht ganz verlässlich. Und doch war er eine höchst unterhaltende Persönlichkeit, und ich glaube kaum, dass irgendeine seiner Mitteilungen aus einer anderweiten Quelle stammen konnte. Er bildete einen recht angenehmen Gegensatz zu diesen schweigsamen Mormonen. Ende von Abschnitt 36.